Esmeralda! Esmeralda, wir haben es geschafft! Sie geschlagen ist! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda, du bist zu... Du bist zu Hause. Zu Hause. Wieder bei dir, hoch über der Welt. Klar ist der Himmel und schön ist der Morgen. Und für mich bist du ebenfalls schön. Du kannst hier bei mir bleiben. Für immer. Für immer, aber kaum. Du bist ein wundervoller Freund. Quasimodo. Ja, dein Freund. Esmeralda, wach auf! Ist sie tot? Regen.